Erster, ich kam in meinen Garten, meine Braut. Ich nahm meine schönen Pflanzen. Ich aß Honig und trank Wein. Esst und trinkt, meine Lieben. Zweiter, ich schlafe, aber mein Herz ist wach. Hör! Mein Geliebter klopft an die Tür. Er sagt, mach auf, meine Freundin. Mein Kopf ist nass vom Tau. Dritter, ich habe mein Kleid ausgezogen. Wie soll ich es wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen. Wie soll ich sie wieder schmutzig machen? Vierter, mein Geliebter steckte seine Hand durch das Fenster. Mein Herz war sehr bewegt wegen ihm. Fünfter, ich stand auf, um ihm zu öffnen. Meine Hände tropften von Balsam. Meine Finger waren auch voll Balsam. Ich berührte den Riegel. Sechster, ich machte meinem Geliebten auf. Aber er war weg, er war verschwunden. Ich war sehr traurig. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Ich rief ihn, aber er antwortete nicht. Siebter, die Wächter der Stadt fanden mich. Sie schlugen mich und taten mir weh. Sie nahmen meinen Schleier weg. Achter, ich bitte euch, Frauen von Jerusalem. Wenn ihr meinen Geliebten findet, sagt ihm, ich bin krank vor Liebe. Neunter, was ist dein Geliebter, du schöne Frau? Ist er besser als andere Männer? Warum bittest du uns so sehr? Zehnter, mein Geliebter ist hell und rot. Er ist der Beste von 10.000 Männern. Elftes, sein Kopf ist wie reines Gold. Seine Haare sind schwarz wie ein Rabe. Zwölfter, seine Augen sind wie Tauben. Sie sind schön und klar. Dreizehnter, seine Wangen sind wie duftende Beete. Seine Lippen sind wie Lilien. Sie duften sehr gut. Vierzehnter, seine Hände sind wie Gold. Sein Körper ist wie Elfenbein. Er ist sehr schön. Fünfzehnter, seine Beine sind stark wie Säulen. Seine Füße sind wie Gold. Er ist groß und schön wie ein Baum. Sechzehnter, seine Worte sind süß. Er ist ganz und gar lieb. Das ist mein Geliebter und mein Freund. Ihr Frauen von Jerusalem.